Zum 53. Jahrestag der Aufnahme der Arbeit von Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas gab es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, Bulgarien und Spanien Seminare über seine Verdienste. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern teil. Auf den Seminaren betonten die Redner, dass die Aufnahme der Arbeit von Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas ein wichtiger historischer Anlass für die Garantie der siegreichen Fortschritte der koreanischen Revolution gewesen sei. Weiter hoben sie hervor, dass die Partei der Arbeit Koreas die mächtigste Partei mit unbesiegbarer Organisiertheit und Geschlossenheit, deren Wurzel tief in die breiten werktätigen Volksmassen geschlagen worden sei, ewig gedeihen würde. Auf den Seminaren in Schweden und Großbritannien wurden die Glückwunschadressen an Genossen Kim Jong-un angenommen.